wie er es selbst ausdrückt, Musik ist eins. Mag das rhythmische Konzept der Talas, Avartanam, nicht dennoch einen Einfluss auf sein Schaffen und Wirken gehabt haben? Welchen Stellenwert hat der Rhythmus selbst innerhalb dieses Konzeptes? Und versteht er sich heute mehr als Komponist oder eher als Perkussionist? These conceptual aspects of the Talas and the Avartanam, can you give us a little bit orientation about this aspect? What's the importance in Indian rhythmic about these concepts? Time signatures, it's called. In India, the sum is very important, the one again. In Indien nennt man es die Zeitsignatur. Sum hat in Indien eine große Bedeutung. Die Eins ist sehr wichtig. Die Betonung liegt auf der Eins. Hier im Westen hat man nicht dieses Konzept von Sum. Und es gibt das Konzept von Kali. Sum und Kali. So gibt es zwei Kontrapunkte. Teil A und Teil B. Kali ist der Kontrapunkt. Er reflektiert als eine Art Spiegel im Teil B ohne den Grundschlag. Kali ist wichtig für die Lokalisierung des herannahenden Sam. Man weiß dadurch, wie man zu der Eins gelangt, wenn man improvisiert. Es ist wie ein Navigationsgerät, das GPS. Man weiß immer, wo man sich befindet. Man weiß, wo die Eins steht und wie viele Schläge man braucht, um zu ihr zu gelangen. Da, din, din, da, da, din, din, da, da, din, din. Tin, that you know that you come to the, if you improvise. Always you have this. Keeps you, it's like a navigator system that you know where you are in the whole piece. So you know which beat are you, which, where is the one, how many beats left. Als Tals gibt es den 16er Beat, Tental. Ektal ist ein 12er Beat. Rupak hat 7 oder 14 Schläge. Es gibt eine Vielzahl von Tals. Aber in vielen Ländern trifft man dieses System der Tals an. Man spielt dort bis zu 21 Schläge und verschiedenste Formen. Aber in Indien improvisiert man damit, wie mit Rupak. So ist Indien das einzige Land, in dem wir dafür eine Sprache haben. Din, din, na, din, na, din, na. One, two, three, one, two, three, four. Tak, ta, tak, ta, tak, ta, tak, ta, din, na, din, din. So this is only country who does it is India. We have the language. Dem Musiker ist es überlassen, welches Motiv er wählt. Zum Beispiel Tintal, 16 Schläge, oder Rupak, ein 7er Beat. Din, din. Taritaka dinangana din, din. Taritaka dinangana din, din. So this kind of language exists only in India, where you have to play and you can sing this, because the instrument is secondary. Es existiert also diese Sprache. Diese Art gibt es nur in Indien. Man spielt sie und man kann sie singen. Das Instrument ist zweitrangig. Wir haben bereits darüber gesprochen. Es spielt dabei keine Rolle, um welches Instrument es sich handelt. Die Instrumente, wie der Körper, stehen an zweiter Stelle. Folgt man der musikalischen Struktur, dem Prinzip der Ganzheit und dem, worüber wir hier sprechen, ist das zunächst nicht sichtbar. Man muss es der Struktur hinzufügen. The rhythm has its rhythm own. Is accompanied. The singers, like my mother, I had to accompany, keep a strict accompaniment. I could not play this. I learned to play things at the right time from my education there. But here in the West, rhythm is secondary. Doesn't play a big function. You call it. Der Rhythmus hat die Aufgabe zu begleiten, zum Beispiel den Sänger. Wie meine Mutter, die ich begleitete, strikt nur begleiten durfte. Ich konnte nicht frei spielen. Ich habe die Dinge zur richtigen Zeit gelernt. Es war Bestandteil meiner Erziehung. Im Westen ist der Rhythmus zweitrangig. Er spielt keine große Rolle. Man nennt es hier Schlagzeug. Für uns in Indien kein angemessener Begriff. Schlagzeug, das ist etwas, das Lärm macht. Schlagwerk. Es würde einen Inder, einen Afrikaner schmerzen. Wir haben in Indien eine große Tradition der Rhythmik, wie Kuba oder Brasilien. Es sind geografische Besonderheiten. Rhythmik ist auch eine Tanzform. Wenn man Musik hört, kann man nicht einfach nur da sitzen. Beobachtest du einen Musiker, wird er sich immer bewegen. Trilok veröffentlichte 2001 die CD The Beat of Love. Seine Kompositionen sind eine Verschmelzung, ein Hybrid afrikanischer und ostindischer Musik. Bhangra stammt aus einer Tanzform ab, die in Indien und Pakistan anzutreffen ist. Nach der Teilung Indiens entwickelte sich diese folkloristische Form, die man heute besonders in Pakistan und innerhalb der Sikh-Gemeinschaft antrifft. Wir hören aus der CD The Beat of Love, Peace of the Five Elements. Der afrikanische Einfluss ist mit Musikern aus Neuguinea vertreten. Mhm. Auf der Website von IMC, www.imcradio.net, finden Sie neben vielfältigen Informationen rund um die Musiktitel ein Gästebuch, in dem Sie sich mit unseren Hörern zur indisch-klassischen Musik austauschen können. Registrieren Sie sich auch gerne für den Bezug des kostenlosen Newsletters und IMC India Meets Classic hält Sie regelmäßig über neue Sendungen auf dem Laufenden. Telefonisch können Sie bundesweit zum Ortstarif Ihre Wünsche an das Redaktionsteam richten. 0180 1 99 33 22 38 63. You feel yourself more as a composer? I don't feel like anybody. I just leave everything. So first, I will ask the people who are asking me this question. What do you do when you listen to music? Ich empfinde mich nicht wie jedermann. Ich versuche nur alles zu leben. Ich stelle hierzu die Frage, was passiert, wenn man Musik hört? Was geschieht mit einem? Was ist die Formel? Welche Erfahrung macht man dabei? Es ist der Verstand, der berührt wird. Was geschieht dort? Den meisten Musikern widerfährt, dass sie zunächst alles vergessen, was sie über Musik gelernt haben. Erst dann können sie kreative Musik erschaffen. Kann man nicht vergessen, kann man nichts erschaffen. Man hat zu vergessen. Man muss das Alte vergessen, um dem Neuen Platz zu machen. Du siehst, wir Inder sind psychologisch sehr intelligent gestrickt. Wir haben es auch in der Mathematik sehr weit gebracht. Will man Musik machen, muss man ihr eine Form geben. Musik selbst hat keine Form. Der Raum hat keine Form. Musik hat keine Farbe, keinen Namen, keine Form. Wir Menschen geben ihr eine Form, denn wir wollen uns mitteilen. Möchte ich meinem Publikum etwas erklären, muss ich eine Form schaffen, sodass der Empfänger dies versteht. Darum gibt es die Schrift. Warum schreiben wir? Mein Lehrer Sadhguru Ranjit Maharaj erklärte es mir. Die Menschen machen Notizen, um nichts zu vergessen. So schreiben sie alles auf, um dies und jenes zu tun. Und alles behalten sie bei sich. All das spielt sich in uns ab. Wir nennen das Ultergang, Ultiganga. Der Ganges fließt rückwärts, nicht vorwärts. Er ist rückwärts gerichtet. Das heißt, beginnt man bei einer Quelle, ist dort nichts. Geht man weiter, kommt alles Wasser zusammen. Alles beginnt. Mit der Musik ist es das Gleiche. Es gibt eine Quelle und da ist nichts. Etwas kommt, ein Gedanke kommt, alles beginnt. Und dann sind alle verwirrt. Was mache ich nun? Und schnell braucht es Namen. Sobald wir geboren werden, erhalten wir einen Namen. Warum brauchen wir einen Namen? Wir wollen nicht verwechselt werden. Musik ist sehr, sehr mächtig. Ich denke, es ist eine schwierige Aufgabe. Wir haben die Musik zu respektieren. Besonders die Medien und all diejenigen, die im Musikbusiness tätig sind, mit Plattenfirmen ihre Geschäfte machen. Und auch das Publikum und ich selbst. Wir alle sollten die Musik respektieren. Sie ist sehr mächtig. Das ist alles, was ich zu dieser Frage der Rhythmik sagen kann. In Indien ist das alles sehr tiefsinnig. Man weiß, wie man ein musikalisches Motiv gestaltet. Ich wurde darin unterrichtet. Meine Mutter sagte, ich gebe dir nun ein Motiv. Und daraus entwickelte sie etwas Großartiges, aus dem Nichts. Ragas haben diese Eigenart. Sie sind sehr wenig, ein paar Noten. Man baut diese Kompositionen drumherum. Man nennt das Bandish. Entsprechend Fantasie und Reifegrad hat jeder sein eigenes Konzept. Man sieht einen Apfel von einem Baum fallen, wenn er reif ist. Ist er nicht reif, fällt er nicht vom Baum. Würde man ihn essen, wäre er sehr sauer. Das ist das ganze Prinzip. Historisch betrachtet hat die indische Rhythmik eine lange Reise hinter sich. Das Wissen reicht mehr als 2000 Jahre weit zurück. Man findet es in den alten Schriften wieder, den Upanishads oder der Bhagavad Gita. Aus westlicher Sicht mag man eine Art Philosophie vermuten. Vielmehr sind es jedoch psychologische Aspekte. Everybody's got it inside, you know. Once you leave all these bondages which are created by whatever media, mind, whatever you call it, whatever. And once you leave it, it always starts opening. Jeder trägt dieses Wissen in sich. Sobald man all diese Verbindungen zum Leben erweckt, die bereits geschaffen wurden durch Medien, den Geist, wie auch immer, fängt es an, Türen zu öffnen. Meine Mutter verlangte von mir, dass ich zunächst den 16er Beat, Tikka, spielen sollte. Konzentriere dich darauf, es zu spielen. Keine Improvisation. Es hat mich verrückt gemacht. Ich sagte zu meiner Mutter, ich kann das nicht spielen. Es geht mir nicht gut dabei. Aber später erkannte ich, dass es der richtige Weg war. Man verinnerlicht es. Darum ist das Üben so wichtig. Mit der Konzentration auf eine Aufgabe, ein Tempo. Erst wenn man das begriffen hat, wird der Lehrer einen zum nächsten Schritt auffordern. Und was geschieht heute? Der Lehrer sagt dies, der Schüler macht jenes. Er hört auf den Rat eines anderen und schaut sich ein Video an oder hört eine Kassette. All das führt zu großer Verwirrung. Es ist nicht der richtige Weg. Ein Weg voller Steine, die man sich selbst in den Weg gelegt hat. Es ist aber die Aufgabe des Lehrers zu sagen, höre zu. Ein Beispiel aus meinem eigenen Unterricht mit einigen wenigen Schülern, die ich habe. Ich sage zu ihnen, schreite zurück, geh zurück, fang an zu gehen, bevor du rennst. Wenn ich nicht mit meinen Schülern zusammen bin, schauen sie sich all die Videos an und wenn ich sie wieder treffe, bleibt mir nur zu sagen, du klingst wie ein Video. Welches Video hast du angeschaut? Die alte Schule war nicht schlecht. Ich wurde geschlagen mit einem Stock, mit einem Hammer. Ein Fehler und die Bestrafung folgte. Später hatte ich begriffen, diesen Lehrer verstanden. Es war mein Lehrer Abdul Karim Kassab auf der Tabla. So as part for even training this kind of spirituality or philosophical understanding or just, as you say, clearing the mind to be able to express this pureness of music. Accept it. Accept the pureness. It's very tough to accept the pureness because there are a lot of things going on outside. Somebody gives you this and this, you know. So to accept this pureness is very important. Which needs a lot of discipline at the end. Exactly. Es heißt akzeptieren, die Reinheit der Musik akzeptieren. Es ist eine große Herausforderung, diese Reinheit zu akzeptieren. Es passieren heute so viele Dinge um uns herum. Von allen Seiten kommt ein Angebot, mach dies, mach jenes. Gerne wird im Westen die indische Musik der hinduistischen Religion zugeordnet. Die universelle Dimension oder der Begriff der Ewigkeit, Eternity, scheinen dabei eine besondere Rolle zu spielen. Is this a similar connected with this aspect as we have it in the Indian religion, as we talk about eternity or this universal aspect? These are all words, you know, and some words are so complicated. Das sind alles nur Worte. Einige dieser Worte sind so kompliziert, dass sie ein normaler Mensch nicht verstehen kann. Musik zu machen ist nicht so kompliziert. Die Menschen machen sie kompliziert. Ich habe dies von meinem Mentor für die südindische Musik gelernt. Balgad Raku ist ein großartiger Mridangam-Spieler, ein herausragender Musiker. He said, oh, the trick is the other way around, to make simple things sound complicated. Not the complicated, you know, it was amazing lesson for all these people who are playing complicated music, 7, 9.5, 7.5, for no reason. It is torture, you know, it's torture for the audience. People don't know all this, you know, playing this complicated chakradhar. And he told me, no, other way around. So, to play a theka, like a rhythm, groove, what is called a groove, is very important. Balgad Raku sagte, der Trick ist, den Weg andersherum zu beschreiten, die einfachen Dinge kompliziert klingen zu lassen, nicht die komplizierten. Er gab all den Leuten, die ohne jeglichen Grund komplizierte Musik spielten, einen 9.5, 7.5 Beat, diese erstaunliche Lektion. Es ist eine Tortur für das Publikum, für Zuhörer, die nicht all das Wissen haben, einen komplizierten Chakradhar zu spielen. Balgad Raku lehrte mich, den Weg andersherum zu gehen, den Tikka wie einen Rhythmus zu spielen. Man nennt das Groove. Das ist sehr wichtig. Die indische Rhythmiksprache, die Bolz, findet sich in fast allen CDs von Trilok Gurtu, wie auf Archaeology aus dem Jahre 2007. Trilok wird begleitet von dem Arche String Quartet, ein italienisches Streichquartett aus Violine, Gesang, Viola und Kontrabass. Die Komposition Dea stammt von dem Violinisten und Sänger Valentino Corvino. Es vereinen sich indische, keltische und Balkanrhythmen.